Andacht vom 11.03.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Lass dich nicht täuschen. Heute früh dachte ich an 1. Mose 3. Alles, was in der Bibel steht, ist für uns aufgeschrieben, damit wir etwas lernen. Wir müssen aufpassen mit Täuschung. Täuschung führt uns zur Sünde. In 1. Timotheus 2,14 steht: Adam wurde nicht verführt, seine Frau wurde verführt und brachte dann auch Adam die Frucht. Die Sünde kam durch einen Mann in die Welt. Eva aß auch von der Frucht, aber sie entschied sich nicht zu sündigen, sondern sie wurde getäuscht. Adam dagegen entschied sich zu sündigen. Eva wurde also aufgrund ihrer Täuschung zur Übertretung geführt. Was müssen wir lernen? Wir dürfen uns nicht täuschen lassen, auch nicht mit Selbsttäuschung, welche wohl die schlimmste Täuschung ist. Jakobus sagt uns das auch, Jakobus 1,13-16. Selbsttäuschung ist, wenn man eine Offenbarung hat und denkt, das genügt. Oder wenn wir denken, wir haben etwas von Gott empfangen, aber wir handeln nicht danach. Das ist Selbstbetrug. Das, was Eva erlebt hat, ist satanische Täuschung. Schaut, wie schlau der Teufel Eva verführte. 1. Mose 3. Hatte Satan irgendeine Macht oder Kraft, um Eva zum Sündigen zu bringen? Nein. Es gab keinen geistlichen Kampf, aber er hatte seine Schlauheit und Täuschung. Das war der einzige Weg, auf dem er Eva kriegen konnte. Satan ist gerissen, er trickst. Was war der erste schlimme Fehler, den Eva machte? Was war die Dummheit von Eva? Satan hatte keine Autorität, keine Kraft. Wenn Eva sich einfach umgedreht hätte und ihn ignoriert hätte, wäre alles gut gewesen. Sie hätte eine Frucht vom Baum des Lebens nehmen und genießen können. Es war ihre Wahl, mit Satan zu sprechen. Sie ließ sich auf eine Diskussion mit ihm ein. Die Frau gab Satan eine Antwort. Denkt mit mir, meine Freunde. Gott macht den Menschen zum Herrscher über die ganze Erde. Eva war nicht klar, dass sie über die Schlange regieren sollte. Sie ging in eine Diskussion mit ihr. Bei der Diskussion über die Güte Gottes wurde Eva verunsichert. Obwohl Satan besiegt ist, ist er sehr schlau. Viele fürchten seine Macht, aber sie ignorieren seine Schlauheit. Wow, das war gut. Ich bin überrascht von den Worten, die aus meinem Mund kommen. Warum fängst du eine Diskussion mit dem schlauen Teufel an? Leute, mir ist heute früh so klar geworden, dass dies auch unser Weg ist, getäuscht zu werden. Wie oft lassen wir uns auf Diskussionen in unserem Denken ein? Geht weg und hört auf zu diskutieren. Dreht euch einfach weg. Denn je mehr wir darüber nachdenken, desto größer ist die Gefahr, in Täuschung zu geraten. Deshalb führe ich auch keine Debatte mit dem religiösen Geist. Ich bin überzeugt, dass Religion völlig von Satan inspiriert ist. Religion ist meiner Meinung nach satanische Täuschung. Satan steckt hinter Religion. Ich will nicht mehr über Satan und seine Schlauheit reden. Seine Art ist die Täuschung. Also, das erste Problem: Eva war dumm genug, sie ging in eine Diskussion mit Satan. Die nächste Sache kommt jetzt. Wie wusste Eva, was Gott gesagt hatte? Die Schlange sagte eine Lüge. Schaut in Vers 2. Satan fragte, ob sie keine Früchte essen dürften. Das war falsch. Eva antwortete darauf. Was sagte Eva? Wiederholte sie richtig, was Gott gesagt hatte? Eva antwortete, sie dürften die eine Frucht weder essen noch berühren. Das ist falsch. Seht 2. Mose 2,16. Gott befahl dem Mann, das hebräische Wort für Mann ist Adam, von dem Baum darfst du nicht essen. Schaut in 1. Mose 2,17. Gott sagte nie, sie dürften die Frucht nicht berühren. Sie hätten sie pflücken, sie befühlen und damit spielen können. Das ist die Schlauheit Satans. Er tat das auch, als er Jesus versuchte. Er nahm Gottes Wort. Also, Satan wird nicht zu dir kommen und sagen, warum tust du nicht dies oder jenes? Er verführt dich, aber er bringt dich nicht zum Sündigen. So viele Menschen werden getäuscht, weil sie nie gehört haben, was Gott gesagt hat. Sie wollen noch ein Wort mehr vom Propheten, vom Pastor, von jemand anderem, aber sie wissen nicht, was in der Bibel steht. Da ist es leicht für den Teufel, dich in eine Diskussion zu bringen. Du musst wissen, was Gott sagt. Du kannst die Diskussion jederzeit beenden und dich wegdrehen. Eva fügte etwas hinzu, was Gott nicht sagte. Das ist die Kraft der Täuschung. Das geschieht auf der ganzen Welt. So eine Täuschung liegt auch in der Kirche vor. Die meisten denken, die Pastoren müssten ihrer Gemeinde vorstehen und Hirten sein. Das ist falsch. Pastoren müssen nicht für ihre Schäfchen sorgen. Das steht nirgendwo in der Bibel. Es gibt aus dem Wort Gottes heraus keinen Dienst als Pastor in der Kirche. Die Religion hat das geschaffen. Religion verzerrt und diskutiert. Geht weg davon. Sucht das, was die Bibel uns lehrt. Verbindet euch wieder mit Gott. Was würde passieren, wenn wir einfach tun, was die Bibel sagt? Unsere Waffe ist das Wort. Das nächste Problem: Evas Begierde wurde geweckt. Sie sah, dass die Frucht gut war. Wir sündigen, weil wir von unserer eigenen Begierde dorthin gezogen werden. Heute früh bin ich um 3 Uhr aufgewacht. Es war so eine wunderbare Gegenwart Jesu da. Ich saß in meinem Stuhl und hörte einfach zu. Ich las in der Bibel, der Heilige Geist war da. Jetzt sage ich dir etwas. Mein Freund, danke, dass du dieses Live anschaust. Aber dieses Live hindert dich daran, eine persönliche Begegnung mit Jesus zu haben. Es ersetzt deine persönliche Beziehung zu Jesus. Lass das nie zu. Nichts darf deine persönliche Beziehung zu Gott ersetzen. Du musst die Bibel lieben. Du musst jeden Tag darin lesen. Du musst selbst mit Jesus sprechen. Sag zum Herrn, Gott, es ist schön, Reinhard zuzuhören, aber ich muss dich selbst hören. Bitte, ich möchte dich selbst hören. Ich will meine eigene Kommunikation mit dir haben. Lies, iss das Wort Gottes. Sehne dich danach, die pure Milch von Gott zu bekommen. Ohne das Wort Gottes wird es einfach sein, dass du getäuscht wirst. Ich fasse zusammen. Erstens, Täuschung verführt zur Sünde. Zweitens, Satan ist schlau, aber er hat keine Autorität und keine Kraft. Hört auf, ihm Macht zu geben. Drittens, diskutiert nicht mit ihm. Schaut auf Jesus und sein Kreuz. Er hat es vollbracht, überwunden. Redet mit Jesus. Warum mit einem schlauen Teufel reden? Das war Evas Fehler. Viertens, Gott sagte dem Menschen, warum Eva getäuscht werden konnte. Sie hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Sie erinnerte sich nicht genau, was Gott gesagt hatte. Du brauchst ein wahres Verständnis dessen, was Gott sagt und was Jesus am Kreuz für dich vollbracht hat. Lass den Heiligen Geist zu dir reden. Jesus ist dein Pastor. Der Heilige Geist spricht zu dir.